Telekom-Fernsprecher Sanderstraße 23 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Rentnertruppe auf dem Weg zur Gaststätte Sanderstübel. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.